Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Minsung SoD erhoben am 11. Mai die südkoreanischen Organisationen wie das Kampfkomitee Songzu gegen die Stadtstationierung, das Büromaßnahmekomitee der Stadt Gimcheon gegen die Stationierung von THAAD, das Nordmaßnahmekomitee für die Verteidigung der heiligen Städte des Wonbuddhismus Songzu und die nationale Aktion gegen die Saatstationierung eine Anklage gegen die Untertanen von Park Geun-hye, und zwar Hwang Kyo-an, Kim Gwan-jin, Yun Byung-se und Han Min-gu, die beim Verbergen der Tatsache von den USA zur Übernahme der Kosten für die Saatstationierung aufgefordert worden zu sein, die Saatstationierung forciert hatten.